Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Ich bin hier, um euch Danke zu sagen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke wofür? Präsident Kitzke ist 6 Jahre alt im September, jetzt diesen Monat. Vor 6 Jahren haben wir Präsident Kitzke gegründet. Und ich möchte einfach herzlichsten Dank sagen für alle Leute, die uns unterstützt haben, die vielen Jahre hinweg, die uns finanziell unterstützt haben, die uns mit Gebeten unterstützt haben, die einfach auf unserer Seite standen, treu auf unserer Seite standen, um uns zu helfen, das zu tun, wofür Gott uns hier auf diese Erde gestellt hat, nämlich die ärmsten der armen Kinder hier in Brasilien zu retten. Ganz, ganz herzlichen Dank.